Text 19. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Frau Reinhardt und ihrem Hausarzt, Herrn Dr. Sommer. Frau Reinhardt macht sich Sorgen um die Gesundheit ihres Mannes. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Herr Dr. Sommer auf die Fragen von Frau Reinhardt gibt. Sie hören den Text einmal. Dr. Sommer, guten Tag. Guten Tag, Herr Dr. Sommer. Hier Marianne Reinhardt. Ach, Frau Reinhardt. Schön, von Ihnen zu hören. Wie geht's denn? Hoffentlich keine Probleme. Mir persönlich geht's gut, aber ich mache mir Sorgen um meinen Mann. Sie kennen ihn ja. Von morgens früh bis abends spät im Büro. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass er abends, wenn er heimkommt, lustlos und fast depressiv wirkt. Hat er denn irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden? Auf Ihre Empfehlung hin messen wir regelmäßig den Blutdruck und da hat sich herausgestellt, dass er eigentlich immer hohen Blutdruck hat. Ja, das ist bei Bewegungsmangel leider recht häufig. Ihr Mann ist Mitte 50, nicht wahr? Ja, er wird nächstens 56. Er ist also genau in dem Alter, in dem sich erfahrungsgemäß solche Probleme einstellen. Und Bluthochdruck kommt schleichend und wird meist in seiner Gefährlichkeit unterschätzt. Dabei ist er mit einfachen Mitteln auf Normalmaß zu bringen. Ja, ich habe auch schon allerhand versucht, beim Kochen zum Beispiel. Ganz richtig. Achten Sie vor allem auf vielseitige Ernährung. Kochen Sie ballaststoffreiche und vollwertige Kost. Benutzen Sie statt Salz eher würzige Kräuter, denn Salz kann den Bluthochdruck begünstigen. Und behalten Sie sein Gewicht im Auge. Überflüssige Pfunde belasten Herz und Kreislauf. Soviel ich weiß, raucht Ihr Mann nicht. Nein, er hat mit dem Rauchen vor 5 Jahren aufgehört. Ausgezeichnet! Nikotingenuss, wie übrigens auch Alkohol, erhöht nämlich den Blutdruck. Das hat mir der Ernährungswissenschaftler kürzlich auch gesagt. Aber was wäre sonst noch zu tun? Ein Todfeind für Herz und Kreislauf ist der Stress. Wir müssen also etwas unternehmen, um den Stress abzubauen, und dazu hilft vor allem ausreichend Bewegung. Führen Sie mit Ihrem Mann im wörtlichen Sinn ein bewegtes Leben. Gerade bei Bluthochdruck haben regelmäßige sportliche Aktivitäten positive Effekte. Ach, mein Mann ist ein Sportmuffel. Er sagt immer, Sport ist Mord. Es wird deshalb nicht leicht sein, ihn dazu zu bringen, wieder Sport zu treiben. Welchen Sport empfehlen Sie denn? Nun, körperliche Bewegung ist nicht zwangsläufig an bestimmte Sportarten gebunden. Man kann ähnliche Effekte auch anders erzielen, indem man eben mehr geht. Man benutzt zum Beispiel im beruflichen Alltag die Treppe statt dem Fahrstuhl, man legt kurze oder mittlere Wegstrecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück, man parkt mal das Auto weiter vom Arbeitsplatz und geht den Rest zu Fuß. Ja, das sage ich ihm auch immer, aber er tut's ja nicht. Deshalb nochmal meine Frage, was für Sportarten würden Sie denn empfehlen? Nun, grundsätzlich alle Ausdauersportarten, die eine gleichmäßige Belastung mit sich bringen. Gift dagegen sind alle Sportarten, wodurch kurzfristige Extrembelastung die Gefahr einer Überanstrengung groß ist. Da Ihr Mann sich offenbar seit längerem nicht mehr sportlich betätigt hat, sollte er langsam beginnen und die Belastung allmählich steigern. Da bietet sich für den Anfang besonders das Gehen, das Wandern an. Er sollte während der Woche optimalerweise 2 bis 3 Mal wenigstens 20 bis 40 Minuten lang gehen, am besten in einem Stadtpark oder in Grünanlagen. Am Wochenende aber sollten Sie möglichst aus der Großstadt rausfahren, in die Natur, in ein Naherholungsgebiet. Im Wald erleben wir Stille und mit der Zeit kehrt diese Ruhe auch in uns selber ein. Unser Kopf wird befreit von belastenden Gedanken und Stress und ein erhöhter Blutdruck wird dadurch deutlich abgesenkt. Übrigens, vielleicht sollten Sie sich einen Hund zulegen, denn er zwingt uns, zum täglichen Ausgang. Keine schlechte Idee. Denn Hunde mag mein Mann eigentlich. Und vielleicht würde er sich dann auch endlich mal Zeit nehmen, mit ihm auszugehen. Noch ein Tipp in diesem Zusammenhang. Wenn Sie selbst irgend können, begleiten Sie Ihren Mann. Denn wenn man sich beim Gehen unterhält, stärkt dies das seelische Befinden, was dann wieder positiv auf die körperliche Verfassung zurückwirkt. Was halten Sie eigentlich vom Joggen? Wäre das nicht noch gesünder für meinen Mann als Wandern? Nicht unbedingt, besonders nicht am Anfang, weil es zunächst das Herz-Kreislauf-System stark belastet. Wenn der Körper sich aber an regelmäßige Bewegung gewöhnt hat, kann man die Belastung allmählich steigern. Und da ist Jogging ohne Zweifel sehr nützlich. Das Laufen scheint es erstaunlicherweise zu schaffen, so unterschiedliche Wirkungen wie Ausgeglichenheit und Belebung zu produzieren. Regelmäßige Dauerläufe wirken einerseits anregend und andererseits bauen sie Stress ab. Wegen dieser beiden Wirkungen wäre Jogging für Ihren Mann genau das Richtige. Wandern und Joggen sind eher für die wärmeren Jahreszeiten geeignet. Was empfehlen Sie denn für den Winter? Skifahren, Eislaufen? Keine Sportarten, für die langes Training erforderlich und bei denen die Verletzungsgefahr groß ist. Deshalb würde ich eher vor dem Schlittschuhlaufen und dem Abfahrtsskilauf warnen. Für Ihren Mann halte ich Skilanglauf für den idealen Wintersport. Skilanglauf ist eine der effektivsten und gesündesten Ausdauersportarten überhaupt. Der immer gleiche Bewegungsrhythmus wirkt beruhigend auf Nerven und Blutdruck. Allerdings schlage ich vor, dass Ihr Mann erst einmal einen Kurs besucht, wo er die Grundtechniken des Skilanglaufs erlernen kann. So wird vermieden, dass sich von Anfang an falsche Bewegungen einschleichen, die dann die Verletzungsgefahr erhöhen. Wandern, Joggen, Skilanglauf, das wären ja schon drei recht praktische Sportarten für meinen Mann und für mich auch. Möchten Sie uns sonst noch was empfehlen? Wie halten Sie es eigentlich mit dem Tanzen? Ach, das ist ein leidiges Thema seit Jahren. Ich würde gern tanzen, aber meinen Mann bringe ich seit fast 20 Jahren nicht mehr auf die Tanzfläche. Da ist er nicht der einzige Mann, leider. Aber probieren Sie es mal wieder. Vielleicht überzeugt ihn ja ein ärztlicher Rat. Versuchen Sie es also mit medizinischen Argumenten. Schließlich wäre Tanzen für ihn vom medizinischen Standpunkt her eine ideale Bewegungsart. Und auf den Arzt hört er vielleicht doch eher als auf seine Frau allein. Ach, wissen Sie, wenn mein Mann die heutige Musik hört, rümpft er schon die Nase. Es muss ja auch nicht Disco oder Techno sein. Wenn er die klassischen Gesellschaftstänze wie Foxtrot, Walzer oder Rumba lieber hat, umso besser. Denn bei diesen Tänzen werden die Gelenke weniger belastet. Gut, besonders für ältere Personen. Na, ich werde mein Glück versuchen. Mehr als Nein sagen kann er ja nicht. Haben Sie jedenfalls vielen, vielen Dank für die zahlreichen Informationen und Tipps. Gern geschehen, Frau Reinhardt. Grüßen Sie auch Ihren Mann von mir und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Dr. Sommer.